vereinsamt also unter den anderen Novizen und dennoch ohne jede köstliche Frucht einsamer Stunden, ohne jede Abgeschlossenheit lebt das arme Kind. Was bleibt ihm da anderes übrig, als sich immer wieder in das einzige Scheinlebendige, in diesen toten Hallen, in die Halluzinationen, in die Bilder der Exerzitien zu flüchten? »Recht so«, sagt der Pater, »das ist's ja gerade, was zum Heile dieser Seele erreicht werden sollte.« Aber ist dieser Novize, der sich abwehrlos innerseelisch sezieren lässt wie die Leiche vom Arzte, noch nicht genügend Leichnam geworden? Nein, noch leben alle diese jungen Menschen viel zu sehr nach des Ordens Meinung. Während der geschilderten Dressur hat auch die wichtige Zucht zum Gehorsam eingesetzt. Sie ist ihm, dem 14-jährigen Kinde, zunächst selbstverständlich, weil ja der Gehorsam eines Knaben dem Erwachsenen gegenüber natürlich und sinnvoll ist. Allerdings ist er überrascht über das erstaunliche Missverhältnis zwischen dem sanften, freundlichen Befehl und der merkwürdigen Art der strengen Strafen, von denen fast alle einen so sehr demütigenden Charakter haben. Außerdem lernt er eigenartige Gehorsamsprüfungen kennen. Arbeit schändet nicht, und so schadet es dem Knaben nicht, wenn er besonders zu den niedersten Arbeiten herangezogen wird. Aber sie tragen absichtlich nicht den Adel der Notwendigkeit oder den Sinn der Zweckmäßigkeit. Sie werden ihm ganz im Gegenteil unsinnig und absichtlich erschwert. Ja, man lässt ihn auch Arbeiten verrichten, die seiner Vernunft Hohn sprechen und deshalb auch seinen Menschenstolz mit Füßen treten. Da steht er zum Beispiel an einem Fass ohne Boden und soll sich vor sich selbst so lächerlich machen, eine volle Stunde in dies Fass Wasser zu schöpfen, um es sofort wieder herauslaufen zu sehen. Wenn er gelernt hat, solche Befehle ohne inneres Murren, ohne die geringste Empörung über den Unfug auszuführen, hat er sich großes Verdienst erworben und ist eine Stufe weiter hinaufgestiegen zu dem herrlichen Ziele, ein lebender Leichnam zu sein. Die Strafen für Ungehorsam stehen im stärksten Widerspruch zu den sanften Honigworten, mit denen sie befohlen werden. In den Regeln 10 Präpos 3, 99 wird zu den gewöhnlichen Körperstrafen gerechnet Geißelung, Conclusio in Circulo, das heißt Einsperren in einen Kreis, Essen unter dem Tisch, Fasten bei Wasser und Brot. Es ist sehr interessant zu hören, weshalb der heilige Ignatius von Loyola von weit strengeren Strafen Abstand genommen hat. Es sind nicht etwa sittliche Bedenken, sondern Sorge vor unliebsamen Folgen für den Orden. Der Jesuit Riba de Neira, ein Vertrauter des Ignaz von Loyola, berichtet 1553 über ein Gespräch mit diesem Heiligen. Zitat: Als wir uns unterhielten über die Einrichtung eines Hauskerkers mit Fußfesseln für jene, welche die Flucht aus dem Orden vorbereiten wollen oder die widerspenstig sind, sagte er mir: Wenn wir, Peter, Riba de Neira hieß Peter, nur auf Gott Rücksicht zu nehmen hätten und nicht auch wegen Gott auf diese Menschen, würde ich sofort Kerker und Ketten für die Gesellschaft Jesu einrichten. Aber augenblicklich passt es nicht. Zitat Ende. Mehr und mehr erfährt der Novize, dass sein Stolz der erbitterste Feind des Ordens und seiner Heiligung ist. Ihn zu zertreten scheint fast das wichtigste Amt seiner Aufzucht. Noch nicht einmal seine gekränkte Ehre darf er sühnen. Der Orden übernimmt dieses Amt, teilt ihm aber ausdrücklich mit, dass er seiner Ehre nur dann Sühne verschaffen wird, wenn es dem Orden zuträglich erscheint. Anderenfalls muss er sich eben die Ehrkränkung ohne jede Abwehr, ja auch ohne jede innere Empörung gefallen lassen, wenn es der seelische Steckbrief die Gewissensrechenschaft ergibt und die Ordenskartothek es bucht, dass leider in dem Novizen noch letzte Reste des Stolzes am Leben sind, so greift der Obere selbst ein und lässt Befehle Christi erschallen, die den bösen Feind endgültig töten sollen. Da kommen zum Beispiel zwei hochgewachsene blonde Deutsche die Treppe herauf. Der Obere, der hinabkommt, weiß, wie unausrottbar in ihnen die Reste des Stolzes sind. Er befiehlt: Kniet nieder und küsst die Füße. Der Befehl wird sofort ausgeführt. Ihr habt Gutes getan Nun steht auf und seht mich an, sagt der Stellvertreter Christi. Es geschieht sogleich und der Obere speit beiden ins volle Antlitz und sagt, nun geht. Dabei aber beobachten er und seine Gefährten scharf, sehr scharf, ob etwa der Schatten einer Zornesröte in den Wangen der Bespiehenen aufflammt und ihr Stolz weitere schwere Prüfungen verlangt. Ist das nicht sinnreicher, großzügiger, folgerichtiger Seelenmord? Die Patres nennen das Morden des Gottesstolzes in der Menschenseele sehr sinnvoll, das Beugen. Wenn es endlich Folge glückt und der Zögling nicht mehr den letzten Funken Stolz in sich zeigt, sondern sich stumpf und abwehrlos entehren lässt, dann sprechen sie glücklich, auch diesen habe ich erzeugt in Jesu Christo, und er empfängt nun Belobigung und Auszeichnung durch den Oberen. Den Leichnamen ist eine Lebensregung ungemütlich in ihrer Umgebung, daher der große Eifer und die Freude. Auch hier dauert die Dressur beim nordischen Menschen am längsten, erzeugt aber dann den zuverlässigen Pater, der alles Stolze auf Erden hasst, da er so viel in sich morden musste. Dem in seiner Seele schon so sehr zerstörten Novizen, von dem schon so Schweres verlangt und erreicht wurde, müssen alle anderen Opfer, die die Dressur ihm abzwingt, im Vergleich hierzu leicht erscheinen. Er ist überhaupt fast immer in ganz anderer seelischer Verfassung als wir, die wir uns sein Schicksal vor Augen führen und immer wieder in Empörung auflohen über das Verbrechen, das hier eiskalt und mit bestem Gewissen an Knaben verübt wird. Er ist abgestumpft. Im Allgemeinen und mit Ausnahme jener strengen Prüfungen des Gehorsams hat man es tunlichst vermieden, irgendein Abwehrgefühl in ihm aufwallen zu lassen. Hohnsbruch, der Dressur 14 Jahre ausgesetzt war, schreibt darüber, dass alle Opfer meist nicht durch jähe Gewaltmaßnahmen im Einzelfall erreicht werden, die eher den Widerstand anfachen würden. In den kühlen Leichenhallen wird alles lächelnd, sehr sanft, unauffällig, gleichmäßig, mit Honigworten einer leblosen Scheinliebe angeordnet. Täglich, stündlich, minütlich herrscht der gleiche Zwang. Er pfeilt und malt unmerklich alle Eigenarten, allen Widerstand, vor allem den Edlen weg. Hohnsbruch berichtet, Zitat, es ist der Wassertropfen, der den Stein höhlt, langsam aber sicher, sanft, geräuschlos glättet, schleift er, ohne stoßweise zu verletzen. Fast unmerklich, wie selbstgegeben, bemächtigt sich dieser Zwang bis ins Einzelne desjenigen, der in den Jesuitenorden eintritt. Er erfasst ihn ganz, Leib und Seele, Tag für Tag, Jahr für Jahr, begleitet ihn bei all seinen Handlungen und lässt ihn nicht mehr los, bis die Umwandlung vollendet, bis die Selbstständigkeit zerstört ist. Zitat Ende.